Tatsächlich trifft das auch für den Schamanismus zu, wie er für Sibirien beschrieben wird. Er ist voll theatralischer, glaubwürdigkeitsstiftender Crats. Das Wichtigste ist die Trance, das theatralische Dahinsinken im Halbdunkel des Zelts, das Spiel von Licht und Schatten, untermalt vom Klang der Trommeln, vom Geschrei der Geister. Wir haben die Seancen beschrieben, ein Gesamtkunstwerk, in dem alles auf Wirkung ausgelegt ist. Oft dauern Heilungsrituale viele Stunden, ja manchmal Tage. Der Schamane ist nonstop im Einsatz. Der Patient spürt mit allen Sinnen, es wird ihm geholfen, und zwar bis in den Schlaf hinein. Und selbst wenn er nur kurz erwacht, weiß er, da kämpft jemand mit einer ganzen Geisterarmee darum, ihn wieder gesund zu machen. Und wenn dann noch Publikum anwesend ist, das totale Anteilnahme zeigt, gibt dieses Gefühl der umfassenden Unterstützung dem Körper das Signal, Selbstheilungskräfte volle Kraft voraus. Ein weiteres Beispiel, das sich in fast allen ethnografischen Berichten über Schamanen findet, das Aussaugen der Krankheit. Das Ritual endet damit, dass der Schamane dem Patienten einen Stein oder einen nicht identifizierbaren Gegenstand präsentiert. Dieser sei von einem übelwollenden Geist im Körper seines Opfers platziert worden und habe die Schmerzen verursacht. Jetzt ist er raus. Wer über solche Praktiken die Stirn runzelt, schlage die Bibel auf und lese nach, wie Jesus von Nazareth die Menschen heilte. Da werden Dämonen den Menschen gleich im Dutzend ausgetrieben. Mitunter lässt er sie in eine Schweineherde einfahren, die sich in den See Genezareth stürzt und ertrinkt. Es ist dasselbe Prinzip. Wir müssen das eliminierte Böse sehen. Behaupten lässt sich ja viel. Crats können aber auch subtilerer Natur sein. Zum typischen Inventar europäischer Reiseberichte über sibirische Schamanen gehört der Hinweis, dass diese halluzinogene Pflanzen konsumieren, allen voran Fliegenpilze. Das soll das Zustandekommen der Trance erklären. Es entspringt indes auch den Fixierungen des christlichen Denkens, das Fliegenpilze immer schon mit Hexen und Teufelswerk in Verbindung brachte. Tatsächlich, so berichtet die Ethnobiologin Lisa Strecker, wurde die psychoaktive Wirkung des Fliegenpilzes vielerorts in Sibirien eingesetzt, sowohl im profanen Bereich als Berauschungsmittel, als auch zu sakralen bzw. magischen Anlässen, also zum Heilen, Wahrsagen, Hellsehen, zum Kommunizieren mit Geistern und den Seelen Verstorbener, zur Traumdeutung, zur Namensgebung von Kindern und so weiter. Je nach Aufgabenverteilung in einer Gruppe fielen manche dieser Aufgaben in den Bereich von Schamanen. Bemerkenswerterweise griffen diese aber oft gerade nicht zu Fliegenpilzen. Das galt nämlich als Zeichen von Schwäche. Das kann ja jeder. In Sibirien darf ein Schamane, der als glaubwürdig erscheinen möchte, gerade kein psychoaktives Doping betreiben.